besser passt auf, du solltest nicht weinen, pass Mollenstelle ein, warum sag ich auch, der Weihnachtsmann kommt heute in die Stadt. Er macht eine List, er zweimal sie checkt, er findet heraus, wer frech und wer nett, der Weihnachtsmann kommt heute in die Stadt. Er sieht dir zu beim Schlafen, ob du wach bist, kann er fühlen. Er weiß, ob du schlecht warst oder gut, darum sei gut, um Himmels Willen. Oh, du besser passt auf, du solltest nicht weinen, das Schmollenstelle ein, warum sag ich auch, der Weihnachtsmann kommt heute in die Stadt. Passt auf, du solltest nicht weinen, das Schmollenstelle ein, warum sag ich auch, der Weihnachtsmann kommt heute in die Stadt. Er macht eine List und er zweimal sie checkt, er findet heraus, wer frech und wer nett, der Weihnachtsmann kommt heute in die Stadt. Er sieht dir zu beim Schlafen, ob du wach bist, kann er fühlen. Er weiß, ob du schlecht warst oder gut, darum sei gut, um Himmels Willen. Du besser passt auf, du solltest nicht weinen, das Schmollenstelle ein, warum sag ich auch, der Weihnachtsmann kommt heute in die Stadt.